Abschnitt 7 von Brennende Erde von Erich Mühsam. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kain, 1911. Eure geballten Fäuste schrecken mich nicht, noch eure strengen, Satzung gebundenen Ruten. Ihr, ich erkenne es, seid die Gerechten und Guten, und nur euch strahlt lächelnd das Sonnenlicht. Speit mich an, verachtet mich, werft mich mit Steinen, zeigt euren Kindern mein hässliches Gottesmahl, lehrt sie, dass ich ihn erschlug, den vortrefflichen Abel, meinen Bruder, er keimt an dem nämlichen Nabel. Lehrt sie mich hassen, um meine Niedrigkeit greinen, heißt sie Gott fürchten und seinen Rachestrahl. Ach, wie war er so fromm, so zufrieden und brav. Betend kniet er inbrünstig vor Gottes Altar, dankend des Herrn allumfangender Güte. Aber ich, ein Zweifelnder ganz und gar, sah, wie der Blitz in ragende Bäume traf, sah junges Leben zerknicken in hoffender Blüte, wanderte einsam und sann allem Werden nach. Und ich sah, wie der Bruder Reiser vom Strauche brach, junge, grünende Reiser vom sprießenden Strauch, wie er sie zärtlich zum Scheiterhauf schichtete, wie er ein unschuldig Lamm zur Opferstadt trug, sah, wie aus Steinen ein Funk in das Reisigwerk schlug. Auf zum Himmel stieg säulengerade der Rauch, rot von der Glut, die zitternd die Erde belichtete. Grässlich hört ich des Lamms Blöken und Angstgeschrei. Abel, mein Bruder, sang freudige Lieder dabei. Sieh, wie mein Opfer gefällt, rief er mir zu. Aufrecht lodert die Flamme zum Himmel. Sieh, siehe den Lohn, dem Herrn sei ewiger Dank. Sieh meine fetten Weiden, mein munteres Vieh. Deine Früchte sind welk, deine Lämmer krank. Spende dem Schöpfer, Kain, opfre auch du. Da sah ich Abels Feld üppig in Ähren stehen und seine Herde lustig im grünen Weiden. Aber mein Acker war kahl und trocken und steinigt. Dürsten sah ich mein Vieh und Entbehrung leiden. Kann es, so dacht ich, durch Gottes Ratschluss geschehen, dass sich der Boden entsteint, dass das Wasser sich reinigt, soll meines Feuers Rauch gleichfalls zum Himmel steigen. Kann Gott Gnaden verleihen, mag er sie zeigen. Und ich sammelte mürbes Holz von der Erde, weil ich den lebenden Zweigen nicht wehtun wollte. Und dann wählt ich aus meiner armseligen Herde ein vom Leben zerbrochenes, krankes Rind, das es der Schöpfer als Opfer empfangen sollte. Schlafend lag es und träg, so stach ich es nieder, trug's zum Altar und entflammte die trockenen Scheite, aber in meiner Kehle stockten die Lieder. Knisternd bog sich das Holz, da erhob sich ein Wind, fauchte mit boshaftem Zischen hinein in den Qualm, unförmig wälzte der dicke Rauch sich zur Seite und erstickt meines Ackerlands dürftigen Halm. Abel, mein Bruder, stand nahe und sah mich knien, sah, wie mein glühendes Auge im Zorn sich weitete, weil das Opfer, das ich dem Herrn bereitete, nicht wie seines hinauf in den Äther drang, sah den schlängelnden Rauch sich kriechend verziehen. Kain, rief er, mir ist um deine Seele bang, bessere Opfer musst du dem Gotte bringen, Lieder des Danks und der Freude musst du ihm singen. Junge Zweige musst du vom Strauche brechen. Junge, gesunde Lämmer musst du Gott schlachten. Junges, warmes Blut muss himmelwärts dampfen. Aus deinem Reichtum musst du zu Opfern trachten. Wenn sich die Menschen dem Herrn zu trotzen erfrechen, wird er sie richten und ihre Saaten zerstampfen. Auf sprang ich da und griff an die Gurgel dem Spötter. Winselnd wand sich der Qualm im Sturmesgeheule. Junges Blut will dein Herr, so soll er es haben. Folge du nach deinen wohlgefälligen Gaben. Grüß mir, mein armes Rind, und grüß deine Götter. Und ich erschlug den Bruder mit wuchtender Keule. Mächtig dehnte sich meine Brust, und ich hob gegen den Himmel die Faust und schwenkte sie drohend. Doch aus der Opferglut, die gewirbelt stob, riss der Sturm einen Splitter und jagte ihn lohend mir an die Stirn. Ich sank mit furchtbarem Schrei, dass ich im weiten Umkreis die Menschen weckte, nieder. Es schrien die Rinder, der Himmel dröhnte donnernd, während im Staube die Glut verreckte. Aber schon eilten jammernde Menschen herbei. Ich entfloh, von Schmerzen gehetzt, dass ich stöhnte. Hinter mir gellten die Racheflüche der Hirten. Alle verlangten, den Bruder Mörder zu steinigen, mich zu entsetzlichem Tode langsam zu peinigen. Vorwärts stürzte mein Fuß, dass die Felsen klirrten. Immer noch flieh ich dem Zorn der Menschengemeinde. Unstet und rastlos irr ich von Ort zu Ort. Doch mein Mal an der Stirn, vom Scheite gebrannt, allüberall verrät's mich dem lauernden Feinde. Allüberall treibt mich sein Racheruf fort. Von den Städten der Menschheit bin ich verbannt. Darbend fahr ich durchs Land, vogelfrei. Doch wo ein Rauch sich senkrecht zum Himmel hebt, wo zufriedene Menschen sich dankbar beugen, ah, da schleich ich mit krummem Rücken vorbei, kralle die Hand, die vom Blute des Bruders klebt, heiße mein Feuermahl gegen die Menschheit zeugen. Opfert ihm nur, dem Gott der Gerechten und Guten, der eure Hütten mit köstlichen Früchten füllt, der euren Leib mit wärmenden Fellen umhüllt. Junge Lämmer lasst ihm zum Preise bluten. Danket für euren Reichtum dem Gotte der Reichen und verschließt vor dem Hunger des Armen die Scheuer. Wen Gott hasst, den mögt ihr richten als Schlechten. Was euer Gott auf den Feldern gedeihen lässt, ist euer. Ihr nur seid wert, dem Ebenbild Gottes zu gleichen. Aber auf mich ergießt sich der Zorn der Gerechten. Kommt, ich fürcht mich nicht mehr, hier steh ich zum Kampf. Eure geballten Fäuste schrecken mich nicht, Brudermörder ihr selbst und tausendfach schlimmer. Aus eurem Scheiterhauf raucht meines Herzbluts Dampf. Trag ich so gut als ihr nicht Menschengesicht, aufrecht steh ich vor euch und fordere mein Teil. Gebt mir Freiheit und Land, und als Bruder für immer kehrt euch kein zurück, der Menschheit zum Heil. Ende von Abschnitt 7.